20. Juli. Zu Fuß nach Redriff, wo, wie ich höre, die Seuche ist, und in der Tat verbreitet sie sich fast überall. Es starben 1089 an der Pest diese Woche. 22. Juli. Traf nicht mehr als 2 Kutschen und 2 Karren zwischen Whitehall und zu Hause. Und auf den Straßen sehr wenig Leute. Heute Mittag mit Dr. Burnett, der mir erzählte, es hieße, dass sein Diener anstatt von der Pest von ihm getötet worden sei, was falsch ist. Und er zeigte mir die Bestätigung vom Verwalter des Pesthauses, dass sein Diener an einer Bubo in der linken Leiste und 2 Flecken an seinem rechten Oberschenkel gestorben sei, was von der Pest kommt. 25. Juli. Mittags zur Börse, die sehr dünn besetzt. Betrüblich, dass die Pest in der City mächtig zunimmt. 26. Juli. Die Krankheit ist diese Woche in unseren Bezirk vorgedrungen. 27. Juli. Die wöchentliche Liste ist um mehr als 1000 angewachsen. Im Ganzen davon ungefähr 1700 durch die Pest. 29. Juli. Mein Bursche Will hat sich krank vor Kopfschmerzen in meinem Bett hingelegt, was mich in außerordentliche Angst versetzte. Und ich überlegte alles, was ich tun könnte, um ihn aus dem Haus zu schaffen. 30. Juli, Tag des Herrn. Traurig, unsere Glocken heute so oft läuten zu hören, wegen Sterbefällen oder Begräbnissen. Ich denke 5 oder 6 Mal. 2. August. Öffentlicher Fastentag wegen der Pest. 3. August. Nach Dagenhams und den ganzen Weg immer wieder Leute, die fragen, wie die Pest in der City diese Woche nach der Liste stehe. Hatte zufällig in Greenwich gehört, sie zähle 2010. 8. August. Zum Duke of Albemarle. Den ganzen Weg die Straßen jetzt mächtig leer. Ein trauriger Anblick. 10. August. In großer Sorge, die Liste diese Woche so stark ansteigen zu sehen. Über 4000 im Ganzen und davon etwa 3000 durch die Pest. 12. August. Die Leute sterben dermaßen, dass es scheint, sie seien bereit, die Toten bei Tageslicht zum Begraben zu schaffen, da die Nächte nicht reichen. Und mein Lord Mayor ordnete den Leuten an, um 9 Uhr abends im Haus zu sein, damit die Kranken draußen Luft schöpfen können. Es gibt auch einen Toten auf einem unserer Schiffe, in Deptford, was uns mächtig beunruhigt. Man hat mir auch erzählt, dass die Frau von einem der Knechte am Hof in Salisbury gestorben ist, so dass König und Königin es eilig haben, nach Milton zu kommen. 14. August. Große Ängste haben wir, dass die Pest diese Woche eine große Liste füllen wird. 16. August. Zur Börse. Aber was für ein trauriger Anblick, die Straßen leer von Menschen zu sehen. Und sehr wenige auf der Börse. Ängstlich wegen jeder Tür, die einer verschlossen sieht. Aus Furcht, dass es die Pest sei. Und bei uns im Allgemeinen 2 Geschäfte von 3, wenn nicht mehr, zugemacht. 18. August. Im Dunkeln nach Gravesend, wo die Pest groß ist. 21. August. Gezwungen, im Dunkeln zu Fuß nach Woolwich zu gehen. Mächtig besorgt aus Furcht vor den Hunden der Coombe Farm und mehr noch wegen des Gesindels unterwegs. Und doch noch mehr wegen der Pest, die dort ist. Seltsam, weil es ein alleinstehendes Gebäude ganz einsam vor der Stadt ist. Aber anscheinend gestatten sie, Bettlern in der Scheune zu übernachten. Und die brachten sie zu ihnen. 22. August. Zu Fuß nach Greenwich. Auf meinem Weg einen Sarg mit einer Pestleiche darin. Der stand in einer offenen Umhegung, die zur Coombe Farm gehörte. Die Gemeinde hatte keinen bestellt, sie zu begraben, sondern nur Tag und Nacht dort eine Wache aufgestellt, damit keiner hinein noch hinauskäme, was etwas sehr Grausames ist. 25. August. Heute wird mir erzählt, dass Dr. Burnett diesen Morgen an der Pest gestorben ist. Seltsam. Sein Diener starb so lange zuvor und sein Haus war diesen Monat wieder offen. 28. August. Wie wenige Menschen auf den Straßen und die bewegen sich wie Leute, die von der Welt Abschied genommen haben. Die Seuche ist überall in der Nähe. 29. August. Mit der Kutsche nach Greenwich, um über ein Vorbeugen gegen die Pest in Greenwich und Woolwich und Deptford zu sprechen.